Y'all ready for this? Y'all ready? Y'all ready for this? This is a recording. Oh, yeah. Talkradio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 7 Minuten erstmal unter uns hier im Radio auf 1 Live und dann wird sich das Fernsehen auch dazuschalten und ich werde die Fernsehzuschauer dann auch nochmal begrüßen. Schön, dass ihr da seid, wo auch immer ihr uns jetzt zuhört. Wir haben heute Nacht, die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, traditionsgemäß die offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, 14 Jahre alt. Hat wahrscheinlich Ferien zurzeit. Nadine, hi. Hallo Domian, guten Morgen erstmal. Hallo Nadine. Mit den Ferien habe ich recht, ne, oder? Ja. Da kann man lange aufbleiben. Aber ich kriege ja oft mit, dass auch 13-, 14-, 15-Jährige sehr lange auf sind und uns sehen oder hören, wenn sie in die Schule müssen. Naja. Nadine, weswegen hast du angerufen? Hallo? Jetzt halte ich hier lange reden. Ach, jetzt ist die Leitung. Leitung leider weggebrochen. Das tut mir leid. Dann haben wir den Christian hier. Christian ist 23. Hallo, Christian. Ja, hallo, Christian. Ich habe da ein Problem. Du klingst aber auch sehr schlecht. Was hast du für ein Telefon? Eins aus der Steinzeit wahrscheinlich. Geh doch mal einfach ganz nah mit dem Mund an den Hörer. Ja. Und fang mal an. Also, ich habe da ein Problem. Ich bin in einer satanistischen Gruppe und da werden halt ab und an ziemlich heftige Sachen abgezogen. Und ich möchte da erst gerne aussteigen und habe da halt ziemlich Panik vor. Mhm. Wie lange bist du da drin schon? Jetzt im November sind es 3 Jahre. Und welche heftigen Sachen gehen da ab? Ja, wir haben jetzt, im Sommer haben wir ja schon mal eine Katze geopfert. Mhm. Wie wird das genau gemacht? Bitte? Wie wird das dann genau gemacht? Nicht oft. Nee, die Frage war, wie wird das gemacht, wenn die Katze geopfert wird? Ja, die wird halt Satan geopfert. Für Satan. Und, Nee, Christian, du verstehst mich nicht. Wie macht ihr das dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Wird der Katze der Kopf abgehackt oder wie läuft das? Hallo? Heute ist aber der Wurm drin. Christian? Ist Christian auch weg? Das darf ja nicht wahr sein. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ja, das habe ich auch gemerkt, junge Frau. Mal sehen, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Ich frage mal in die Regie, wen haben wir hier? Den Mike. Mike, 29 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, jetzt. Moin, moin, aus dem Friesland. Du bist, ja, schön, du bist jetzt der Dritte. Hoffentlich klappt das mit dir gut. Was ist dein Thema? Mein Thema? Ja, ich trage ab und zu mal Windeln. Du trägst ab und zu mal Windeln? Jupp. Nur ab und zu mal? Ach, nö, schon öfters, ja. Bitte? Schon öfters. Ja, wie oft denn? Och, kann wohl mal abends täglich sein, ja. Na, no, das ist dann schon wirklich öfters. Wie lange machst du das schon? Schon ziemlich lange. Na, das ist noch keine konkrete Antwort auf meine Frage. Du bist jetzt 29 Jahre alt, machst das jetzt 5 Jahre oder 10 Jahre? Sozusagen fing in der Pubertät an. Mhm. Erinnerst du dich noch, wie das angefangen hat? Ich meine, auf so eine Idee muss man ja erstmal kommen. Naja, man ist jung und man befriedigt sich ja selber. Und mit der Hand immer nur ist langweilig. Hast du gedacht, dann nehme ich mal eine Windel. Genau. Und dann hat sich das so im Fetisch entwickelt. Mhm. Ja, nee, Moment, aber so einfach ist das ja nun nicht. Die meisten Menschen kommen ja nur eben nicht auf die Idee, ich auch nicht, als ich jung war, eine Windel dazu zu nehmen. Wie hat sich das denn dann, gab es da so einen Grundreiz irgendwie? Ja, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie ausprobiert und dann bin ich drauf hängen geblieben dann, ne? Mhm. Ja, aber sowas probiert man ja nicht einfach mal so aus mit 14, 15. Ja, ich hatte immer schon irgendwie so einen kleinen Kick dazu gehabt, irgendwie, kann ich mich so daran erinnern kann. Mhm. Gut, du bist 14, 15 Jahre alt. Wie kommt man denn dann überhaupt an Windeln? Ja, wir sind eine große Familie gewesen, ne? Und dann hat sich das so ergeben, ne? Das heißt, es gab noch jüngere Geschwister, die Windelträger waren? Nee, Geschwister nicht, aber Patenkinder, beziehungsweise von meiner Schwester oder so, dann die Kinder. Und hast du das mal stibitzt und dann selbst ausprobiert? Ja, mittlerweile kaufe ich sie. Ja, ja. Es gibt ja Windeln für Erwachsene, die eben nicht ja, für den sexuellen Bereich gedacht sind, ja. Ja, ja, klar. Ich meine, du hattest mal erwähnt, da war auch mal ein Windelfetischist. Ich weiß nicht, war das vorletzte Woche oder so. Mal habe ich dir eine Sendung auch geguckt. Mhm. Und da sagtest du, ja, das wäre wohl eher selten und es wäre wohl eher eine Randgruppe. Ja, eine Randgruppe wird es schon sein. Also ich glaube nicht, dass... Glaube ich weniger, weil ich kenne eine ganze Menge Leute, die es eventuell mal ausprobiert haben oder selber es auch doch regelmäßig tun. Mhm. Hast du eine Partnerin oder einen Partner? Nee, eigentlich zur Zeit nicht, nee. Mhm. Oder Sängerin nicht mehr. Ja, das heißt aber, es gab schon mal eine Beziehung mit einem Menschen. Eine sexuelle längere Beziehung. Mhm. Kann man nicht so sagen, ne. Mhm. Hat das damit was zu tun vielleicht? Mit dieser Veranlagung, dass du auf Windeln stehst, dass du deshalb auch nicht so eine normale Partnerschaft vielleicht leben kannst? Doch, kann ich schon. Aber du hast es ja noch nicht gehabt, ne? Doch, sicherlich, klar. Aber ich sag mal so, ich bin offen. Nee, aber gerade hast du gesagt, du hättest noch keine längere Partnerschaft gehabt. Nee, das in der Hinsicht auch nicht. Ich bin noch nie zugekommen, weil ich ziemlich viele Hobbys habe. Naja, du komm. Mit 29 zu sagen, ich komme nicht zu einer Partnerschaft, ist ja auch ein bisschen seltsam. Ist denn deine Sexualität ausschließlich an diesen Windelfetischismus gebunden? Ja. Das heißt, du kannst dir eigentlich keine andere Sexualität vorstellen, ohne Windeln. Doch, kann ich mehr. Kannst du nicht mehr? Doch, kann ich. Kannst du? Mhm. Kann ich, natürlich. Kommt das denn auch schon mal vor, bist du schwul oder bist du hetero? Ich bin hetero. Kommt es denn schon mal vor, dass du mit Frauen also One-Night-Stands hast oder so und wo dann die normale Nummer abgeht? Also ich sag ich mal so, One-Night-Stands habe ich, ich habe mal 2 Jahre in Hamburg gelebt. Mhm. Und nee, also bringt mir nichts, ne? Mhm. Also es kann dann doch passieren, dass man sich doch verliebt und dann geht der Schuss dann dahin. Hallo? Also heute ist wirklich ein bisschen der Wurm drin, unsere Anlage. Ich hoffe nicht, dass ein Fluch über unsere Sendung hängt. So, jetzt sehe ich aber gerade, dass der Fernsehvorspann läuft. Dieses bedeutet, dass wir ein paar Sekunden warten, die Fernsehzuschauer begrüßen und dann machen wir einen neuen Anlauf. Vielleicht klappt es dann ja. 3 Sekunden noch. 2 Sekunden. Eine Sekunde. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein paar Minuten Verspätung im Fernsehen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon angefangen mit so ein paar Pannen. Also ist gar nicht so schlimm, dass ihr noch nicht dabei wart. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht wieder eine offene Telefon-Talkshow, so wie ihr das kennt. Das heißt, ihr könnt hier anrufen bei mir, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Meine Telefonnummer, wie immer kostenfrei, 0800 5678 111 und auch wie immer die Faxnummer auch kostenfrei, 0800 5678 110. Und jetzt bin ich verbunden mit der Emily. Was für ein schöner Name, 21 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Heißt du wirklich Emily? Ja. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr netter Name. Ach, danke schön. Du hast uns und mich angerufen hier heute Nacht. Ja. Warum? Es geht darum, also ich habe vor 2 Jahren einen Menschen in Notwehr getötet. Mhm. Vor 2 Jahren war das? Ja. Mhm. Also magst du mal die Geschichte beschreiben und erzählen, wie das passiert ist? Also ich habe ihn im Januar 97 war das kennengelernt und also er hat mich wahnsinnig beeindruckt. Wir sind dann ziemlich schnell zusammengekommen. Ich habe aber dann schnell gemerkt, dass das alles gar nicht wirklich war. Also er war. Also es handelt sich um einen Mann. Wie alt war der Mann damals? Er war 28. 28, mhm. Ja. Er hat dann angefangen, mich einzuengen, mir mehr Vorschriften zu machen. Mhm. War wahnsinnig eifersüchtig und irgendwann haben wir uns dann in einem Abend so wahnsinnig gefetzt. Also er hat mich dann geschlagen und das war für mich dann, mir hat es dann gereicht. Ich habe die Beziehung dann beendet. Mhm. Und wie lange wart ihr da zusammen, als das passiert ist, dass er dich geschlagen hat? 3 Monate. Also nicht, nicht lang, ne? Nein, nein. Mhm. Ging eigentlich ganz schnell bergab. Mhm. Und er ist damit nicht klargekommen. Er hat angerufen, er hat mir Geschenke geschickt, Blumen geschickt, alles Mögliche. Also das ist so eine Geschichte, die man ja immer wieder hört, dass Leute dann, weil sie das nicht akzeptieren können, Psychoterror veranstalten. Ja, ich hab ihm dann gesagt, dass wenn er nicht aufhört, dass ich dann zum Gericht gehe und irgendwas mache und ja, dann stand er irgendwann nach abends bei mir vor der Tür, weil er nochmal mit mir reden wollte und eine Aussprache wollte. Mhm. Ja, und dann ist er in die Wohnung eingedrungen. Er hatte eine Pistole. Er ist in die Wohnung eingedrungen? Ja. Wie hat er das denn geschafft? Ich habe die Tür aufgemacht, weißt du, ich hatte kein Fenster und nichts. Und keine Kette davor oder sowas? Nein, nein, weil ich, weiß ich nicht. Mhm. Und also er ist dann eingedrungen und hat eine Pistole in der Hand. Ja. Und dann war er die ganze Nacht da und er hat mich in dieser Nacht mehrmals vergewaltigt. Und irgendwann ist er dann, also wir waren im Bett und irgendwann ist er dann eingeschlafen. Dann habe ich mich aus seiner Umarmung gelöst und er wollte zur Tür raus und auf einmal war er hinter mir. Ich weiß nicht, wieso er so schnell da war. Auf jeden Fall war er da. Und dann gab es eine Rangelei. Er hat mich in die Küche geschubst und hat mich geschlagen und gesagt, er bringt mich um, wenn ich ihn verlasse. Und ich bin nach hinten gegen den Kühlschrank und hatte daneben so einen Messerblock stehen. Und und dann weiß ich nur noch, dass ich auf einmal dieses Messer in der Hand hatte und zugestochen habe. Ja. Wo hast du ihn getroffen? Unten an der Leber. Also Leber eigentlich im ganzen Bauchbereich. Hast du mehrfach zugestochen? Nein, ich habe nur einmal, aber sehr tief. Ist er dann sofort zusammengesackt? Er ist zusammengesackt und ich habe dann, er hat noch irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Ich habe dann, weiß ich nicht, 2 Minuten, 3 Minuten da gestanden und ihn nur angestarrt und wusste überhaupt nicht, was ich da getan habe. War er da noch bei Besinnung oder war er schon bewusstlos? Nee, er war noch da. Mhm. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Das Nächste, was ich weiß, ist eigentlich, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Und er ist im Krankenwagen, also auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben. Mhm. Du hast dann von deiner Wohnung aus die Polizei angerufen? Ja, und dann ist ein Filmriss, dann weißt du gar nicht mehr, was passiert ist. Dann weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich weiß auch nicht, wie die Polizei reingekommen ist. Mhm. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Was hast du der Polizei gesagt, als du angerufen hast? Ich habe gesagt, dass ich einen Menschen getötet habe. Mhm. Das war eigentlich alles. Und dann, ja, meine Adresse. Wie lange warst du nicht bei Bewusstsein? Weißt du das heute im Nachhinein? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, Viertelstunde, 20 Minuten, ich weiß es nicht, es war. Hat man dir dann im Krankenhaus, als du dann auch selbst aufgewacht bist, hat man dir das gleich gesagt, was geschehen ist? Ich habe gefragt. Und neben mir stand ein Arzt und dann eine Polizistin am Bett und ich weiß nicht, ich hatte das im Gefühl. Und haben die dann gleich gesagt, der Mann ist verstorben? Ich habe es mir rhetorisch gefragt. Ich habe gesagt, er ist tot. Und ja, dann haben sie genickt. Wie lange warst du denn im Krankenhaus noch? Ich war etwa eine Woche. Eine Woche? Ja, ich war nicht so schlimm. Ich hatte ein paar Prellungen und eine Rippe gebrochen, aber nichts wirklich Schlimmes. Es gab dann sicherlich, natürlich, eine Gerichtsverhandlung. Es gab ein Ermittlungsverfahren. Ich habe mit der Polizei, mit dem Staatsanwalt mehrfach gesprochen und die Geschichte erzählt. Und also es kam dann auch raus, dass er wohl schon vorbestraft war wegen Körperverletzung. Und letztlich wurde das Verfahren dann eingestellt, weil es eindeutig Notwehr war. Also eine Verhandlung an sich gab es nicht. Es gab keine Verhandlung, aber man hat ganz, ganz klar akzeptiert, es war Notwehr. Ja. Nun ist das 2 Jahre her, ich will nicht sagen diese Tat, sondern der Vorgang. Ja, weißt du, für mich macht das keinen großen Unterschied. Weil unter dem Strich, also ob es jetzt Notwehr war oder nicht, aber ich habe einen Menschen das Leben genommen. Wie sah denn dein Leben in den letzten 2 Jahren aus? Du bist erst 21 Jahre, da warst du 19, als das passiert ist. Ich hab alles abgebrochen. Also ich bin knappe 1000 Kilometer weit weggezogen. Ich habe mich sehr verändert. Also ich gestalte meinen Alltag nicht viel anders, aber ich... Gehst du einem Beruf nach? Ich studiere noch. Du studierst noch. Ja, wo ich gehe arbeiten, klar, irgendwo muss ich ja leben. Das heißt, das gelingt dir aber trotz der Gewissensbelastung. Du kannst dein Studium weiter durchziehen. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann weiß ich nicht. Was studierst du? Tiermedizin. Wie haben denn deine Leute, deine Umwelt, deine Freunde, deine Bekannten, vielleicht die Nachbarschaft, wie haben die vor 2 Jahren darauf reagiert? Ja, die Nachbarschaft, hatte ich mit denen nie so ein großes, gutes Verhältnis. Gesagt haben die nichts, aber es war nie Blick. Es waren viele ältere Leute dort, so ein kleiner Ort. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber es war schon... Du hast in diesen Blicken Vorwurf gesehen. Ja. Und Verachtung. Ja. Und Ausgrenzung. Ja. Wie hat denn deine Familie, deine Eltern... Deine Freunde, dein ganz nahes Feld, wie haben die denn reagiert? Also meine Freunde, also zu denen, es waren eigentlich zwei Menschen, die wirklich zu mir gestanden haben, die auch meine Freunde auch heute noch sind. Die haben ja auch immer wieder gesagt, dass sie das Gleiche getan hätten und dass ich keine Wahl gehabt hätte. Gab es denn auch Menschen, die dir vorher nahe gestanden haben, die dann auf Distanz zu dir gegangen sind? Kann ich so gar nicht sagen, weil ich eigentlich diejenige war, die sich distanziert hat. Also, ach so, von dir ging es aus. Ich habe dann ganz, ganz schnell alle Brücken abgebrochen und halte auch heute nur noch den Kontakt zu diesen zwei Menschen eben. Hast du das in deiner neuen Umwelt, du bist 1000 Kilometer weggezogen, hast du gerade erzählt, ist das ein Geheimnis oder hast du das schon auch neueren Bekannten erzählt, was passiert ist? Nein, ich habe seit damals... Ich habe bis jetzt mit keinem mehr darüber geredet, weil ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann, wenn mir jemand gegenüber sitzt. Und ich habe auch Angst vor der Reaktion. Aber du redest jetzt mit mir, obwohl wir nicht gegenüber sitzen, aber immerhin. Du redest. Ja. Und du erzählst etwas ganz Gewichtiges für dein Leben. Und nicht nur mir, sondern sogar, jetzt hören ja noch andere Leute zu. Ja, aber die kennen mich ja nicht. Weißt du, und darf ich nochmal was fragen zu dem Abend? Ja. Er kam mit der Pistole rein. Ja. Du hast das gerade nur in so einem Nebensatz gesagt. Er hat mich dann auch ein paar Mal vergewaltigt. Er hat dich vergewaltigt. Mehrfach sogar. Ja. Und ist dann auch noch mit zu dir in dein Bett gegangen. Es ist alles im Bett geschehen. Es ist alles im Bett geschehen und er ist dann auch noch in deinem Bett liegen geblieben und hat dich umarmt. Ja, weißt du, ich hatte das Gefühl, dass für ihn überhaupt nichts anderes war als vorher. Weißt du, so als ob alles normal war. Und dann hast du dich aus der Umarmung gelöst und wolltest weglaufen. Ja. Und das hat er gemerkt. Ja, ich dachte, er schläft ganz fest, aber... Und er hatte ja vorher auch schon den Satz geäußert, ich bring dich um, wenn du das und das nicht machst, hat er gesagt, ne? Ja. Und das war ja auch sehr ernst zu nehmen, weil er mit einer Pistole zu dir ich frag dich jetzt noch, ich will nur mal alles richtig verstehen. Ja. Und er ist ja mit einer Pistole in deine Wohnung eingedrungen gegen deinen Willen. Ja. Ne, so war's. Ja. Und als er dich dann verfolgt hat... warst du wieder in Todesangst? Ja. Er hatte da zwar die Pistole nicht bei sich in dem Moment, vermute ich mal, oder? Nein. Aber er war ein Mann und wahrscheinlich dir überlegen körperlich. Ja, ich bin nicht gerade sehr groß und nicht breit, also ich hatte große Angst vor ihm. Du hast ihn so eingeschätzt, dass er dir dann auch etwas hätte antun können, hätte dich erwürgen können oder irgendetwas Schlimmes tun können, als du auf der Flucht warst. Ja. Als er in die Küche auf mich eingeschlagen hat, ich habe diesen Blick in seinen Augen gesehen. War so viel Hass. Ich habe ihn überhaupt nicht wiedererkannt. Also es war überhaupt nicht der Mann, den ich damals kennengelernt. Er hat dich, das muss man auch nochmal festhalten, er hat dich ja auch geschlagen und niedergeschlagen in der Küche. Bevor du dann zu dem Messer, da war so eine Messerbox, hast du gerade erzählt, gegriffen hast. Und wahrscheinlich ohne eine einzige Sekunde darüber nachzudenken, das Messer genommen hast und in deiner großen Lebensangst, in der Notwehrsituation zugestochen hast. Ja. Emily, ich finde schon, dass es einen gravierenden Unterschied bedeutet, ob man einen Menschen aus welchen Gründen auch immer umbringt, oder ob man ein menschliches Leben auslöscht, weil man in einer absoluten Notlage ist. Ich finde schon. Du hast recht, der Mensch ist tot. Ja, aber weißt du, das ist... Sonst wärst du vielleicht tot jetzt. Vielleicht, aber... Du hast doch nie mit Vorsatz, wenn du dir jetzt noch etwas überlegt hättest, wie töte ich den jetzt hier in meinem Bett... Oder nehmen wir mal an, du hättest die Pistole genommen, während er im Bett schläft und du hättest dann die Pistole auf ihn gerichtet und ihn erschossen. Das habe ich vergessen zu sagen, es war eine Gaspistole. Gut, das wusstest du ja. Das hat mir nachher gesagt. Das wusstest du ja nicht. Du hast gedacht, das ist eine richtige Pistole. Ja. Also wenn so etwas passiert wäre oder du hättest ihn im Schlaf erstochen. Aber selbst dann könnte man auch immer sagen, es war eine solche Höllensituation, dass der Mensch vielleicht zu so etwas fähig ist. Aber das, was du gemacht hast, Emily, ich möchte eigentlich jetzt mal eine Behauptung in den Raum stellen, dass 99% aller Menschen, die jetzt hier zuhören, einschließlich meiner Person, ich hätte es auch getan. Aber so... Was soll man denn tun? Es ist dieses Gefühl, weißt du, ich habe manchmal noch das Gefühl, dass ich dieses Blut auf meinen Händen spüre, weißt du? Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, das, was ich getan habe oder das, was er mir angetan hat. Das, was er dir angetan hat? Aber was für eine Frage. Aber natürlich. Er hat ja dein Leben bedroht, er hat dich vergewaltigt. Er hat dich in absolute Todesangst versetzt. Da fragst du noch, was schlimmer ist. Und vielleicht hätte er sogar um ein Haar dein Leben ausgelöscht. Ich weiß nicht. Was geht dir denn immer und immer wieder durch den Kopf, wenn du daran denkst? Und du denkst vermutlich ständig daran. Naja, solange ich beschäftigt bin. Bitte? Ich sag, solange ich beschäftigt bin, geht es eigentlich, aber... Gut, aber irgendwann kommst du abends nach Hause oder so und sitzt allein und dann sind die Gedanken wieder da. Was sind das für Gedanken? Sag mir das mal konkret. Es ist teilweise Hass. Hass auf ihn, Hass auf mich, auf die ganze Situation. Und es ist dieses Schuldgefühl da. Kommen denn auch solche Gedanken nach dem Motto, ach, hätte ich doch so und so mich verhalten? Ich versuche oft zu überlegen, was ich hätte anders machen können. Hattest du überhaupt aber auch nur einen Hauch einer Chance, irgendetwas anders zu tun? Ich glaube nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht, sonst hätte man auch nicht so klar von behördlicher Seite gesagt, das war Notwehr. Ja, vermutlich. Aber weißt du, diese Gefühle und diese Gedanken sind da. Da kann ich mir 10-mal sagen, es war, ich hatte keine andere Wahl. Es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die man jetzt auseinanderhalten muss. Das ist einmal, darüber will ich gar nicht hinwegwischen. Es ist natürlich immer dramatisch, wenn man so etwas, wenn man das getan hat, auch wenn man aus Notwehr einen Menschen erschossen oder erstochen oder was weiß ich hat. Es gibt auch viele Kriegsfälle, wo die Soldaten das berichten. Ich glaube, dass man unter Umständen, oder in deinem Fall ist es mit Sicherheit so, wenn du seit 2 Jahren zu keiner Lösung kommst, dass man immer jemanden braucht, der einem dabei hilft, dieses zu verarbeiten und dieses einzuordnen. Ich sage mal einordnen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die Frage nach der Schuld. Und nach dem Gewissen, nach der Gewissensbelastung. Emily, ich sage dir bei allem, was mir wichtig und heilig ist, ich würde es nie tun, einfach hier nur weil ich hier sitze und mit dir rede. Du trägst keine Schuld. Und dein Gewissen darf und braucht nicht belastet zu sein deshalb. Du hast in einer so ausweglosen Situation etwas getan, was vollkommen normal und menschlich ist. Aber du musst dir jetzt fremde Hilfe suchen, um dieses zu verarbeiten und einzuordnen. Das schaffst du nicht alleine. Du bist noch so jung, bist 21 Jahre alt und gehst seit 2 Jahren mit diesem schrecklichen Vorgang im Kopf durch die Welt und hast dein ganzes Leben verändert, hast dich von Leuten distanziert, die sich vielleicht gar nicht von dir distanzieren wollten. Du hast ja dein ganzes Leben kaputt gemacht seitdem. Oder zumindest umgekrempelt. Ja. Aber, ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich glaube, ich könnte nicht jemandem ins Gesicht schauen und erzählen, was passiert ist. Sehe ich nicht. Dann könntest du das vielleicht auch erstmal telefonisch machen mit einem Therapeuten. So wie wir uns jetzt unterhalten. Weißt du, wenn jemand nach so einem, nach so etwas, was du mitgemacht hast, und nach den 2 Jahren sich hier an eine solche Sendung wendet und sich mit mir hier unterhält, weißt du, wie ich das verstehe? Ich verstehe das als absoluten Hilferuf und Signal, ich kann nicht mehr, ich will, dass etwas passiert oder helft mir, irgendjemand soll mir helfen. Ist das so? Also ich habe vielleicht, ich weiß nicht, ich hab bis jetzt nie großartig irgendwie Hilfe in Anspruch genommen. Also ich habe. Aber es ist auch ein Fehler, Emily. Wie kann man denn mit so etwas alleine zurechtkommen? Dafür gibt es doch nun genügend ausgebildete Leute, deren Job das ist, Menschen, die Extremes erlebt haben, diesen Menschen zu helfen. Das ist wie ein Arzt. Ein Arzt kümmert sich, wenn du eine Wunde hast, und ein Psychotherapeut kümmert sich darum, wenn du eine Wunde in der Seele hast und du hast eine. Ich habe aber Angst davor. Ja, das ist mir klar. Aber diese Angst musst du schon in einer gewissen Weise überwinden, so wie du die erste Angst überwunden hast, hier anzurufen. Das ist dir doch auch nicht leicht gefallen. Nee. Ja, man sieht. darf ich dir denn anbieten? Und ich möchte dich sehr herzlich bitten, das anzunehmen, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch weiterredest. Das ist ja auch nur am Telefon. Ich habe, wenn du die Sendung öfters mal verfolgst, im Hintergrund immer ein Diplompsychologen. Ja. Ist okay. Ja? Mhm. Das Verfahren kennst du dann auch, du legst es bitte auf und der Ferdinand ist das heute Nacht, ruft dich gleich nochmal an. Ja, okay. Und ich gebe dir mein Ehrenwort, dass alles, was ich gesagt habe, ich hundertprozentig ernst meine. Ich sage das nicht nur, weil wir jetzt hier im Fernsehen und im Radio sind und ich will dich beschwichtigen und will dir dich aufpäppeln oder so etwas. Wenn ich zu dir sage, ich sehe keine Schuld in dem, was du getan hast, dann meine ich das verdammt ernst, Emily. Das möchte ich dir zum Schluss auch nur nochmal sagen. Das glaube ich dir. Ich vertraue dir, Domian. Leg mal bitte auf und Herr Ferdinand ruft dich sofort an, okay? Okay, tschüss. Alles Gute, tschüss. Jetzt haben wir so ein langes Gespräch geführt, was für diese Sendung ungewöhnlich ist. Aber ich bin sehr froh, dass das möglich ist, dass ich in dieser Sendung solche langen Gespräche führen kann. Es gibt halt Menschen und es gibt Fälle, die kann man nicht in 4 Minuten oder 5 Minuten abfertigen. Und ich schlage vor, dass wir eine ganz kleine Pause mal machen. Wir haben 1.30 Uhr und 10 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Das Thema ist völlig egal. Das Thema entscheidet ihr. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte schreibt auf das Fax auch eure Telefonnummer. Jetzt bin ich verbunden mit dem Stefan. Stefan ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich bin auch ganz aufgeregt. Ich habe das ganze Gespräch gerade verfolgt hier am Telefonhörer. Und das hat mich ganz durcheinander gemacht. Boah, ja. Das war ja schrecklich. Ich glaube, das geht uns allen so. Ja. Aber du hast auch ein persönliches Thema, weswegen du dich hier gemeldet hast. Erzähl mal. Und zwar ist mein Problem, obwohl es eigentlich kein richtiges Problem ist, sondern sollte eigentlich was Schönes sein. Ich bin also, ich bin 23 und bin also seit 4 Jahren schwul und habe mich jetzt in den Jörg verguckt von Big Brother. Das wird dir bestimmt was sagen. Ja, du lachst. Und eigentlich ist es auch ein bisschen zum Lachen, aber auf der anderen Seite ist es gar nicht so lustig, sag ich mal. Weil natürlich die große Frage ist, wie kommt man an den überhaupt ran? Wahrscheinlich kommst du an den überhaupt nicht ran. Ja, genau. Und der wird hermetisch abgeschirmt sein, wenn er irgendwann da mal rauskommt. Und ich vermute, dass er lange in dem Haus bleiben wird. Ja, das glaube ich auch. Ach, Stefan. Ja. Ihr jungen Homosexuellen. Ja, ganz genau. Jetzt verlieben sie sich in irgendwelche Fernsehfritzen. Ja. Sag mir mal, ernste Frage, warum du dich in Jörg aus dem aktuellen Big Brother Haus verliebt hast. Ja. Ich finde ihn total knuffig, muss ich sagen. Mhm. Wenn du es schon mal gesehen hast, ja, also jeder, der ihn mal gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Der kann nicht 2 Sekunden still sitzen vor Aufgeregtheit und voller Emotionen. Und er ist sehr unsicher auch, ne, im Auftreten. Aber das macht ihn wahrscheinlich dann auch bei dir jetzt so sympathisch. Ne? Ja, er ist irgendwie knuffig einfach. Nun gibt es ja die ein oder andere Äußerung, auch ich habe diese Äußerung schon gemacht, muss ich jetzt gestehen, auch obwohl du jetzt da bist, am Telefon bist, dass er doch arg tuntig ist. Ja, das stimmt auch. Ich wurde auch gerade von deiner Redaktion gefragt, ob das überhaupt mein Männertyp sei. Ja, eine schlaue Frage meiner Redaktion. Ja, genau. Und da sagte ich auch, eigentlich ist das gar nicht so mein ja. Ding. Denn auch so Händchen haltend in der Stadt rumlaufen und so weiter, muss gar nicht sein. Ja, auch in der Sprache ist er ja so, ne? Ja, aber irgendwie ist es trotzdem, ich weiß es nicht, hat es gefunkt, kann ich nur sagen. Es ist eine ganz blöde Situation. Aber es ist ja genau dasselbe, Stefan. Also würdest du dich jetzt in irgendeinen Schauspieler oder in einen Popstar oder irgendwen, der eigentlich unerreichbar ist, verknallen? Ja, nur und bei ihm ist der Übergang noch irgendwie weicher. Du meinst, der weicher, gehört, was ich meine? Ja, der gehört noch zur normalen Welt, meinst ja, du, ne? Ja, ist nur in diesen 100 Tagen wandelt er sich dann halt. Wahrscheinlich, und, ja. Ja. Und jetzt die Frage, was kann ich da überhaupt machen? Wie soll ich da rankommen? Also draußen am Zaun zu warten, wenn er rauskommt, wird wahrscheinlich gar nichts zu bringen. Ich hoffe mal sehr, dass du im Moment keine feste Beziehung hast. Nein, das habe ich nicht. Mhm. Nee. Und du hast ja wahrscheinlich schon alle Starschnitte von der Bravo gekauft, wo er drauf ist. So. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Nee, ich habe mir seit dem zweiten Tag die Folgen aufgenommen und warte natürlich auch jeden Tag sehnsüchtig darauf, dass es weitergeht. Und liegst vor dem Fernseher und hoffst, hoffentlich kommt jetzt gleich wieder Jörg ins Bild. Ja, mehr oder weniger. Ja. Eigentlich schon mehr, stimmt schon. Aber nochmal die Frage. Warum... Also wir sind uns einig, er ist etwas feminin, also wir wollen ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist so. Ja, es ist und so. Die böse Zunge nennt dieses feminine Auftreten bei Männern tuntig. Schwuchtel. Oder Schwuchtel, ja, Tunte, ne? Mehr. Genau. Und dennoch macht dir das nichts aus? Nee, das macht mir nichts aus, denn er hat halt was Feminines, aber ich sehe das eher als weiche Seite, als emotionale Seite. Also wenn man das sieht, wie unbeholfen er war, als er das erste Mal nominiert wurde zum Beispiel, da ist ihm so ein Stein vom Herzen gefallen und er ist da rumgehüpft, vor Emotionen irgendwie explodiert. Und ich finde es einfach toll, dass er so viel in sich birgt, so viel Energie. Aber also ich merke schon, das ist ja völlig egal, ob der jetzt nur ein bisschen tuntelt oder nicht. Das macht mir nicht viel aus. Weil du klingst ja nur überhaupt nicht so. Du klingst ja relativ, oder was heißt relativ, du klingst ja sehr männlich. Ja, ne? Ja, ich... Um dir mal ein Kompliment zu machen, zu später Stunde. Ja, danke schön. Ja, aber jetzt, es muss ja auch nicht immer dieses Weiche sein, reicht ja, wenn das einer macht dann, ne? Ja. So, jetzt aber zur Kernfrage. Was machen wir jetzt mit dir? Ja. Du bist verknallt wie ein Teenager. Ja. Ne, und denkst sogar darüber nach, dich vor den Zaun zu stellen vom Big Brother Haus und ihm kleine Herzchen rüberzuwerfen oder so. So also ungefähr, falls er da mal rauskommt, ja. Jetzt muss ich harte Worte finden für dich. Ja. Denkst du dir wahrscheinlich schon, ne? Das denke ich schon, ja. Also ich würde jetzt ganz ganz ernsthaft sagen, schminkst dir ab. Habe ich mir auch schon öfter gesagt. Ich prognostiziere, dass er, weil er halt ein Sympathieträger ist oder man ihn mag ihn irgendwie und weil er irgendwo aneckt, dass er lange im Haus sein wird. Ja. Vielleicht wird so ein Phänomen werden wie Andrea im ersten Big Brother Haus, die ja auch sich relativ zurückgehalten hat immer und so durchgezogen wurde. Vielleicht ist das bei ihm genauso. Stimmt, aber ich habe ja noch eine Menge Zeit, ihn genau kennenzulernen und zu wissen, welchen Ton ich anschlagen muss, um bei ihm vielleicht irgendwie was zu landen. Stefan, je länger er im Haus ist, desto berühmter wird er. Ja, ja, aber und desto mehr verändert auf Dauer den Charakter? Nee, aber desto mehr Jungs fahren auf ihn ab. Und was meinst du, wie er gefeiert werden wird, auch in der schwulen Szene, wenn er da rauskommt? Ja, das stimmt. Da hast du keine Schnitte. Der Vorreiter, ne? Da hast du keine Schnitte. Ich möchte dir nicht die Illusion zerstören, aber doch, eigentlich möchte ich sie dir schon zerstören. Je eher ich sie dir oder irgendjemand sie dir zerstört, desto besser ist es. Ja. Sonst wirst du wirklich wie so ein kleines Mädchen, die sich total in irgendeinen Jungen aus einer Boy-Gruppe... Ja, genau, das sagen mir meine Freunde auch. So wird's enden. Aber das Schlimme ist ja, man kann nichts dagegen tun. Ach doch, man kann sich... Du warst ja bestimmt mal irgendwie verliebt und auch hoffnungslos verliebt. Ja, aber man kann... Ja, aber es ist schon schwierig, dann den Verstand wieder in den Vordergrund zu drängen. Ne? Völlig klar, aber man kann aber auch gegensteuern. Ja. Das kann man im normalen Leben auch, wenn man sich in jemanden verknallt hat, wo man merkt, das funktioniert nicht. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man steigert sich rein und tut tausend Sachen, um dem immer wieder näher zu kommen... Obwohl man weiß, es funktioniert nicht. Ja. Oder man nimmt sich einfach, so schwer es auch ist und so weh es auch tut, einfach immer ein bisschen zurück. Das ist immer so wie gegen den eigenen Schweinehund ankämpfen. Und das musst du einfach jetzt machen. Ja. Dann guck einfach nicht so viel Big Brother. Stimmt. Liebe Kollegen von RTL 2, entschuldigt, dass ich jetzt Anti-Werbung mache, aber dann lass einfach den Fernseher aus. Ich glaube, das ist die beste Therapie im Moment. Ja. Schwierig ist es nur. Ja, es ist schwierig natürlich. Ja. Und du hast dich nicht in diesen aalglatten Schönling Walter verguckt. Nee, das wird mir nicht passieren. Nein, der ist, den finde ich auch sehr unsympathisch. Ja, also ist er mir auch. Ja. Also, das wird nichts mit Jörg. Mit Stefan und Jörg wird das nichts. Nee, meinst du nicht, ne? Nein. Ich bin auch leider davon fast überzeugt. In welcher Region wohnst du? Ich wohne in Hagen. In Hagen. Ja, das war also auch ein Stückchen weit weg, aber... Ja, gut, aber in Hagen gibt es sicher auch super nette Jungs. Ja, das... Bestimmt. Also wenn man so in Hagen über die Straße geht, dann weiß man gar nicht, wo man gucken soll eigentlich. Ja, nein, es geht so, nicht wirklich, aber in der Umgebung. In der Umgebung schon. Das ist Sauerland, ne? Ja. Ja. Nein, das ist mehr, ja, nee. Nahe Ruhrpott, Dortmund, Bochum. Ja, genau, ja. Ja. Oh, jetzt habe ich mich wieder blamiert hier. Sauerland. Ja, was nicht. Also, nix mit Jörg, Stefan, okay? Ja, schade. Morgen wird nicht Big Brother geguckt. Doch. Das aber ist nicht wahr. Denke trotzdem, du. Aber du weißt, was ich jetzt denke. Im Prinzip denkst du es, glaube ich, auch. Ja, ich weiß schon, dass es nichts bringt, nur ich muss da mal hinkommen zu dem Punkt, dass ich das auch richtig verstehe. Ja, auf jeden Fall war es auch mal nett, dass wir beide miteinander geredet haben. Ja, fand ich auch sehr fand ich auch. Tschüss, Stefan. Jo, tschüss. Ciao. Ja. Jetzt haben wir den Nikos dran und Nikos ist 16. Hallo Domian. Hallo Nikos. Hallo. Dein Thema. Ja, ich möchte mich mit dir über Rechtsradikalismus unterhalten. Mhm. Das heißt, nicht nur mit dir, sondern ich möchte jetzt dann einfach auch die Möglichkeit nutzen, da mal ganz konkret an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ich komme aus Düsseldorf und wir wurden ja in der letzten Zeit häufig von rechtsradikalen Anschlägen getrübt. Das heißt, also viele sind ja auch im Hinterhalt passiert. Die bekanntesten sind wahrscheinlich, also man weiß es ja bis heute nicht, ob es ein rechtsradikaler Anschlag war. Man geht aber davon aus. Ich glaube, da braucht man nicht lange zu diskutieren. Das war im Juli der Bombenanschlag. Ja, wobei ich da schon vorsichtig bin. Also man weiß es wirklich nicht. Und dann kann man nicht sagen, man sollte davon ausgehen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut, es ist natürlich auch eine Sache, die gerade in der Boulevardpresse auch, der ich im Übrigen sehr negativ gegenüberstehe, einfach aufgrund ihrer etwas absurden, ja. Okay, lass uns nicht über die Boulevardpresse reden. Lass uns über den aktuellen Fall reden. Nämlich ja, die Synagoge. Die Synagoge, ganz richtig. Genau. Und in Bezug auf all diese... Da sind die Täter ja klar. Da sind die Täter ganz ja. klar. Ja. Schon in Bezug auf den nationalen Feiertag, was ja im Prinzip doppelt so peinlich ist. Mhm. Ich möchte nur etwas sagen zu dem ganzen Thema und auch... Darf ich dich vorher noch was fragen? Ja. Du bist erst 16 Jahre alt. Ja, richtig. Hast du in irgendeiner Weise mal Kontakt mit rechten Gruppen gehabt? Hast ja, du eine persönliche Erfahrung damit? Dazu möchte ich kommen. Also ich bin selber niemals rechtsradikal gewesen, um Gottes Willen. Mhm. Aber bevor ich dir deine Frage jetzt beantworte, möchte ich etwas sagen. Und zwar ist es so, dass man wirklich, da ja gerade viele Jugendliche davon betroffen sind, muss man sagen. Sie sind davon betroffen. Sie werden deren mangelndes Selbstbewusstsein und deren mangelndes Selbstwertgefühl wird schamlos ausgenutzt, und zwar von rechtsradikalen Parteien, die zu dem Erschrecken der meisten Deutschen, so hoffe ich zumindest, hier immer noch existieren können. Aber natürlich, diese Einschränkung wollen wir nicht machen. Ja. Das hat der Kanzler heute auch gesagt. Ja. Bei all den Dingen, die passieren, die schlimm sind. Wir wollen nicht vergessen, dass wir in einem durch und durch demokratischen Land leben, wo 99% der Menschen so etwas, oder 98, ich sage 99% der Menschen so etwas nie machen würden oder auch verurteilen. Ja, richtig. Ja. Also das wollen wir immer wieder sagen. Das muss man auch immer Es darf sagen. Nicht das Bild entstehen, Deutschland ist ein neues Naziland oder so. Was für ein Unsinn. Richtig. Was für ein Unsinn. Richtig. Ich bin stolz auf dieses demokratische Land, in dem ich leben darf. Und ganz genau das ist das, Dumme. Ich bin erst 16 Jahre alt. Ich bin in der DDR geboren und seit 1987 hier. Und insofern bin ich natürlich schon, ich stand mal zwischen zwei Staaten. Und ich bin natürlich unheimlich stolz, dass wir das geschafft haben, auf so friedliche Art und Weise hier zueinander zu finden, uns in dieser Europäischen Union zu integrieren und damit auch international eine Anerkennung finden, die wir, glaube ich, dieser Anerkennung nicht wir als Deutsche dürfen erwarten, dass wir vom Ausland gewürdigt werden, sondern wir müssen einfach würdigen, dass wir international so aufgenommen werden. Und diese rechtsradikalen Parteien, und ich spreche jetzt ganz bewusst nur von den Parteien, zu den Jugendlichen kommen wir gleich, das sind die Leute, die all das kaputt machen, was Millionen von Menschen sich jahrzehntelang erträumt haben, jahrzehntelang darauf zugearbeitet haben. Aber wir dürfen uns das nicht kaputt machen lassen von ein paar Idioten. Das ist der Punkt. Und ich finde auch, dass man auch rechts Parteien tolerieren muss. Wir leben in einer Demokratie, das haben die Franzosen genauso und die Amerikaner und, das haben alle und die Italiener. Man darf da auch nicht zu panisch reagieren. Man Nein. muss aber natürlich gegen die Gesetzesbrecher, gegen die Gewalttäter vorgehen. Ja. Ne, man darf nicht alle, die nur eine etwas rechtere Meinung haben, nur gleich ausgrenzen und als die großen Feinde der Nation darstellen. Nein. Man muss sie zu sich holen, die Leute letztendlich. Und genau das tue ich, weil du mir eben diese Frage gestellt hast, ob ich in irgendeiner Form mit diesen Gruppen schon einmal in Kontakt stand. Mhm. Mit Gruppen selbst noch nicht, aber man trifft hin und wieder mal Rechtsradikale. Mhm. Ich glaube, das ist überall so. Da braucht man auch gar nicht herumzuheucheln, so von wegen bei uns in der Stadt gibt es das nicht. Und ja, wenn du die triffst, wie reagierst du denn auf die? Ich treffe sie und sprichst du mit denen auch? Wie bitte? Sprichst du mit denen dann? Ja, ich spreche mit denen. Es ist jetzt nicht so, dass ich vielleicht in den Bus oder in die Bahn steige und da hinten sitzt ein Rechtsradikaler und ich gehe jetzt dahin und sage, hör mal, das ist aber nicht in Ordnung. Einfach auch, weil ich mir das als einzelne Person in dem Augenblick nicht leisten kann. Mhm. Ich gehe damit auch ein immenses Risiko ein. Mhm. Das, also, aber was machst du denn dann? Ich mache, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem Rechtsradikalen in Sprachkontakt zu gelangen, und das ist mir oft genug gelungen, ich versuche ihn einfach davon zu überzeugen, mit ganz klaren Argumenten, dass sein Meinungsbild, beziehungsweise wenn man das ein Meinungsbild nennen kann, dass dieses so nicht richtig ist. Und gelingt dir das denn? Wie bitte? Gelingt dir das denn? Es gelingt mir meistens mit der Frage, wie kannst du deine Meinung argumentieren? Ich wette mit dir, du kannst mir kein einziges Argument nennen, das für deine Meinung spricht, das ich dir nicht erwidern kann. Gut. Und da scheitern die meisten. Ja, es ist natürlich schön, wenn es zu einem so direkten Dialog kommt. Ja. Das Problem ist ja, dass man in den meisten Fällen gar nicht mit den Leuten direkt so in den Kontakt gerät und gar nicht reden kann. Ne? Wenn man erstmal reden kann, denke ich das ja auch, dass das schon mal ein Schritt ist. Aber ich merke schon, du bist mit deinen 16 Jahren ein ausgesprochen engagierter junger Mann, der halt auch in seiner Biografie halt auch noch eine Diktatur zwar nicht bewusst erlebt hat, aber immerhin das zu spüren wird es durchs Elternhaus schon noch sein, durch die Erzählungen. Ja, natürlich. Es ist auch, ich gelange auch oftmals noch in Konflikt, gerade mit meiner Mutter. Natürlich ist so eine kommunistische Zeit, auch in der sie aufgewachsen ist, ist natürlich prägend. Mhm. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig hören, wenn mir jemand sagt, in der DDR war ja auch nicht alles schlecht. War es auch nicht, natürlich nicht. Gerade was so. Aber es war eine Diktatur und es war ein Drecksstaat, ne? Als Staat. Eine Diktatur. Und wenn ich meiner Mutter ganz, und sie ist kein dummer Mensch, das weiß Gott nicht. Nur wenn ich ihr ganz konkret sage, immer, ist dir nicht bewusst, dass ihr 40 Jahre lang für eine Partei gearbeitet habt, die praktisch durch eure Arbeitsleistung den Zucker in den Arsch geblasen bekommen hat. Man kann es anders einfach nicht sagen. Und die einen wesentlich besseren Lebensstandard genossen haben, als ihr es jemals konntet in dieser Zeit. Mhm. Und da wird sie dann sauer und da geraten wir in Konflikt. Ja, man muss halt auch immer unterscheiden, dass man gerade die Menschen, die ihr ganzes bewusstes Leben in der ehemaligen DDR verbracht haben, dass man die persönliche Leistung dieser Menschen nicht herunterredet. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um das System, was man kritisiert. Ja, eben. So, Nikos, ich finde, dass du ein toller junger Typ bist. Mhm, und ich würde mich freuen oder wäre sehr froh, wenn es ganz, ganz viele deiner Sorte, sage ich jetzt mal, ganz salopp gäbe. Ja. Und ich freue mich, dass du angerufen hast, deine Meinung geäußert hast. Darf ich vielleicht noch kurz was sagen? Ja. Nur an alle Rechtsradikale. So, ich möchte euch jetzt persönlich nicht angreifen. Das ist nicht mein Ziel. Nur ich habe kürzlich die Möglichkeit gehabt, mit einem eurer tollen NPD-Mitglieder zu sprechen. Das war ein 47-jähriger erwachsener Mann, der auch mit zu diesen verantwortungslosen Menschen gehört, aus meiner Sicht und aus der Sicht der meisten Deutschen und in Deutschland Lebenden. Und ich habe ihn dann ganz konkret gesagt und habe ihn auch persönlich angesprochen. Sie gehören zu den Menschen, Sie mit ihren 47 Jahren sind so verantwortungslos wie ein 12-Jähriger, wenn er mit seinem Fahrrad über die Fußgängerzone fährt. So habe ich Ihnen das ganz klar gesagt. Ja? Sie bringen Menschen in Gefahr. Und da sagte, ich richte mich jetzt ganz bewusst an die Rechtsradikalen. Wisst ihr, was dieser Mann mir als Antwort gegeben hat? Er hat mir mit seinem Rechtsanwalt gedroht. Und das zeigt mir im Prinzip die Argumentation, Unfähigkeit dieser Leute. Und deshalb bitte ich euch, versucht euch zu wandeln, versucht euch in diese Gesellschaft zu integrieren, denn die Stärke einer Gesellschaft ist es, andere Gesellschaften in Nikos, das ist ja ehrenwert, dass du das so sagst. Ich habe die dumme Befürchtung, die schlimme Befürchtung, dass man so auch nicht rankommt, indem man sagt, bitte versucht euch zu ändern. Nein, egal, weiß ich. Du hast jetzt eine ganz tolle Sache gesagt oder sehr viele tolle Sachen gesagt und ich hoffe, dass das doch ein bisschen nachklingt. Und mache dir doch mal ein Kompliment, dass ich finde, dass du ein toller Bursche bist. Dankeschön. Alles Gute. Du auch. Ich wünsche dir auch alles Gute, du mir. Dankeschön, Nikos. Tschüss. Hey, jetzt sind wir noch ein bisschen jünger. Carsten, 13 Jahre, guten Morgen. Ja, hi, ich bin's, Carsten. Ja, Carsten, ich bin's hier auch. Ja, also ich hatte mal zu sagen zu meinem Vorgänger, ich bin auch wirklich, dass Rechtsradikalismus ist nicht gut. Und der hatte auch gerade schon ein Beispiel genannt. Und letztens habe ich auch mit einem Rechten gesprochen und der sagte, also hatte so ein Beispiel genannt, dass wenn ein Deutscher eine Türkin heiratet, dass das ja wie eine Tierkreuzung wäre. Mhm. Das finde ich auch unmöglich und ich habe da auch wirklich kein Verständnis für. Das war noch der deine Kommentierung zum Anrufer gerade. Du hast aber ein anderes Thema, oder? Ja, genau. Ja. Also ich bin ja noch relativ jung mit 13 und ich hatte jetzt vor kurzem das erste Mal irgendeinen sexuellen Kontakt. Mhm. Also es war jetzt nicht direkt Sex, aber es war halt gefummelt. Aber es war nicht mit einem Mädchen, sondern es war mit einem Jungen und zwar im Urlaub und der war 15. Naja, und das ist halt passiert im Urlaub, wie gerade gesagt schon. Und zwar in Frankreich, dort habe ich einen kennengelernt. Und da waren wir abends auf einer Party, war auch alles ganz schön und gut. Ja. Und dann sind wir nachher irgendwie von der Party runtergekommen und waren auf einem Campingplatz und wir sind dann in das Mobilheim des Jungen gegangen und die Eltern waren noch auf diesen Festen unten. Ja, dann hat das irgendwann halt angefangen. Hat er angefangen? Wahrscheinlich ja, weil er der Ältere ist, oder? Ja, nicht so direkt. Ich habe da noch mitgemacht. Er hat sich dann so ausgezogen irgendwann und mir kam das auch alles etwas erst komisch vor. Aber dann habe ich halt mitgemacht, weil ich war irgendwo auch neugierig. Und wie fandst du es? Oder wie findest du es so auch im Nachhinein? Also ich hat es mir irgendwie schlimmer vorgestellt, obwohl ich auch ein bisschen, ich sag mal, verarscht werde jetzt, auf gut Deutsch. Und zwar wird da schon mal ab und zu gesagt, also da Carsten, der mit dem schwulen Touch und so. Und naja, aber eigentlich... Jetzt ist das passiert, du hast mit einem Jungen rumgefummelt. Ne? Ja. So in deinen Worten. Ja. Jetzt hast du aber bestimmt einen Grund gehabt, weswegen du mich anrufst. Ja, also irgendwie weiß ich nicht, wie ich damit jetzt so richtig umgehen soll. Irgendwie fühle ich mich nicht direkt, ich fühle mich schon noch zu Mädchen hingezogen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob ich jetzt schon zu den Schwulen zähle oder ob ich mich jetzt in die homosexuellen Szene zählen soll. Nein! Weil ich ein bisschen gefummelt hat. Ach Carsten, ich habe in deinem Alter auch gefummelt. Auch mit Jungs gefummelt, aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Und auch mit Jungs gefummelt, die dann stock heterosexuell geworden sind. Ich glaube, dass in dem Alter das ganz oft vorkommt, dass junge Leute oder auch Jungs das halt auch machen miteinander, mal so ein bisschen, irgendwas. Ja, aber es war ja schon irgendwie, ich meine, ich habe ja nicht so, also es war ja nicht direkt aus Spaß, sondern ich hatte ja auch irgendwo Gefühle dabei. Ja, na klar, sicher, ich will das auch gar nicht so runterwischen. Man macht das dann auch mit Gefühlen, aber ich glaube, dass man gerade so mit 13, dem Alter, in dem du jetzt bist, halt erst auch noch so die sexuelle Ausrichtung, die man irgendwann mal haben wird. Aber ich fühle mich ja auf der anderen Seite doch noch zu Mädchen hingezogen. Eben, du bist ja noch am Suchen. Guck mal, du hast ja, das war ja dein allererster sexueller Kontakt in deinem Leben, ne, bisher. Ja, siehst du. Da ich habe es dann auch meinem Freund erzählt und irgendwann hat es dann auch meine Mutter mitgekriegt. Also jetzt nicht so direkt, die hat mich dann schon mal nachgefragt, dann habe ich ihr das auch erzählt. Und ja, ich weiß nicht, was sie davon hielt. Sie schien irgendwie nicht so gerade sehr irgendwie glücklich. Nee, sind Eltern natürlich immer nicht. Was kann ich denn da jetzt machen, dass meine Mutter jetzt nicht, was weiß ich. Ich habe jetzt schon irgendwo manchmal den Eindruck, dass sie mich ein bisschen verarscht. Reden wir erstmal nochmal über dich. Ich glaube, dass das alles im Moment bei dir noch im Fließen ist und offen ist, wohin du dich entwickelst. Ob du also mal nichts Gefährliches oder so. Ob du mal schwul wirst oder heterosexuell. Ja. Mach deine Erfahrungen in den nächsten Jahren, wie es sich so entwickelt und was du gerne möchtest. Und vielleicht in 3, 4 Jahren oder so, vielleicht auch ein bisschen früher, weißt du, wo deine Orientierung ist. Jetzt kann man da überhaupt gar nichts drüber sagen. Und dass du das gemacht hast, ist überhaupt nicht schlimm. Haben bestimmt 90% aller Männer früher gemacht, auch in deinem Alter, solche Erfahrungen. Also ich sollte das, wenn ich jetzt nochmal zu so einer Situation kommen würde, auch ruhig ausleben, diese Gefühle? Oder sollte ich eher sagen, nee, ich mach das nicht mehr, weil ich fühle mich eher zu Mädchen? Wenn du das wirkliche Bedürfnis hast, finde ich, dass auch ein 13-Jähriger Recht darauf haben sollte, solche Erfahrungen zu machen. Auch wenn er noch vorher noch nichts mit einem Mädchen hatte, also nichts Ernstes. Ich finde das ja, so wie du auch die Erfahrung zu einem Mädchen, wenn du das möchtest, wenn du dich dafür reif genug fühlst, wenn du die Erfahrung mit einem Mädchen machen möchtest, dann mach sie mit einem Mädchen. Und lebe, probiere dich einfach ganz vorsichtig aus, Carsten. Ich finde da nichts Schlimmes bei. Also es liegt aber bei mir, ist jetzt, ich habe schon irgendwie, ich weiß nicht, wozu ich mich erzählen soll. Ich fühle mich irgendwie zwischen den Fronten. Du musst dich ja auch noch gar nicht einordnen. Einordnen kannst du dich später noch. Aber weil einige Freunde sagen dann das schon, der mit dem schwulen Touch. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals noch die Chance haben werde, dann eine weibliche Partnerin ja zu finden. Ach, bin ich ganz sicher. Das wird sich schon ergeben. Ich glaube nicht, dass dein Ruf dann so ruiniert ist, dass die Mädels mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Die finden das manchmal sogar ganz süß. Also das finde ich, ist gar nicht schlimm. Also, und was deine Mutter anbelangt, dann eigentlich müsste deine Mutter das wissen, dass in dem Alter das halt schon mal vorkommt und dass das überhaupt keine Aussage ist über deine sexuelle Orientierung. Also ich sollte mich da jetzt nicht irgendwie von meiner Mutter verstecken. Finde ich nicht. Außer also ich sollte auch ruhig offen darüber mit ihr reden. Ja, finde ich immer gut. Also wenn man das mit den Eltern kann, ist das Allerbeste überhaupt. Red mit ihr offen. Ja, ich kann eigentlich schon mit meinen Eltern über Sex wohl reden, aber nicht jetzt irgendwie, wenn das so auf Schwuler sag ich mal, passiert. Carsten, nochmal, das ist überhaupt gar kein Thema, dass du jetzt schon schwul bist, weil du einmal sowas gemacht hast. Überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Also ich brauche jetzt keine Angst zu haben oder so. Nein, überhaupt nicht. Vielleicht wirst du bald so viel Gefallen an Mädels finden, dass du das abhakst und denkst, na okay, das habe ich damals mal gemacht und ist nicht mein Ding und das war's dann. Also ich würde mir da überhaupt keinen Kopf machen an deiner Stelle. Und du musst kein Kästchen im Moment finden, in das du dich so einordnest. Also ich stehe eigentlich zwischen den Fronten und sollte da auch stehen bleiben. Ja, genau. Und bis ich von meiner Entwicklung her dahin komme. Lass deine Entwicklung sich das selbst suchen, wo du hingehst. Ach so, ja. Also keine Sorge. Wie gesagt, ich habe auch gefummelt vorher. Das ist gut. Carsten, schöne Grüße an die Mutti. Ja, und okay, sag, richtig aus. Richte dir das mal aus, was ich gesagt habe. Darf ich dann noch einen grüßen? Ja, okay, darfst du. Also ich grüße noch erstens mal meinen besten Freund Philipp, dem ich das auch erzählt habe. Mhm. Und dann grüße ich noch Stefan Berko, ja, und alle, die mich kennen. Alle, die ich kenne und mögen, ne? So sagt man das immer. Ja, ist okay. Tschüss, Carsten. Ja, ciao. Waltraud, 48 Jahre. Hi. Fummelst du jetzt nicht mehr? Hast du nur früher gefummelt? Ja, ich fummel jetzt ja auch noch. Aber ich wollte dem jungen Mann ja sagen, dass ich das auch in dem Alter auch schon mal gemacht habe. Ach so, ich dachte, du hast jetzt mit aufgehört in deinem Alter. Noch viel jünger habe ich. Ich habe das ja noch viel jünger angefangen. Noch jünger? Ja. Und du? Siehst du gar nicht noch aus. Doch, so bin ich drauf. Du bist immer so schüchtern. Ich bin schüchtern? Jetzt falle ich aber um hier. Ja, du tust immer so schüchtern. Glaube ich nicht. Ich tue schüchtern. Alter, lass uns schnell reden, damit wir die Zeit richtig nutzen. Er war doch 19, der junge Mann mit seinem kurzen Penis. Der Meinung war er. Am Montag drauf war, ja genau. Genau, und der war doch so deprimiert. Ja, der hatte einen 12 cm langen Penis. Ja, genau. Lang, nicht kurzen, lang. Lang, genau. Genau, und er war doch so deprimiert. Genau, so was. Ich wollte ihm doch so ein bisschen Mut machen. Als erfahrene Frau sagst du zu diesem jungen Mann was? Ich will den Mut machen. Ja, erzähl. Dass er da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben müsste. Mhm. Hast du denn persönlich... Nicht immer da festmachen, weil er der Meinung ist, der ist so kurz. Hast du denn persönlich auch Erfahrungen gemacht mit Männern, die nicht so groß ausgestattet sind? Ich habe einen Freund, den habe ich jetzt 2 Jahre lang. Mhm. Und der ist natürlich 1 Zentimeter länger. 13 Zentimeter. Genau, siehste. Und du glaubst gar nicht, was man da alles mit anfangen kann. Doch, glaube ich. Und der sieht wunderschön aus. Ja. Also er hatte richtig Sorge und sich geschämt auch bei den Mädchen, ne, davor. Ja, du wirst aber lachen, wir sind 2 Jahre zusammen und er hat immer noch das Gefühl, ich wäre da nicht mit zufrieden. Naja, das ist bei Männern so. Die Männer gucken sich die Pornos an und da haben die also lange Dödel, die Männer, und dann denken die, um Gottes Willen, wie bin ich ausgestattet? Ne? Nee, das ist ja gar nicht mal das Problem bei meinem Freund. Er hat eine gescheiterte Beziehung mit seinem besten Freund, ist seine Freundin abgezischt, ja, und hat den natürlich geheiratet und der hat immer davon geschwärmt, was der nicht wunderlich was Verlangen er hat. Mhm. Ja, der Freund. Und den hat sie jetzt geheiratet und er hat jetzt immer das Problem, ja, so, vielleicht ist das Ding abgehauen. Was natürlich wirklich Blödsinn ist, deshalb mit Sicherheit nicht, ne? Das Nein. wird einen anderen und Grund gehabt. Das ist immer das, was ich ihm klar mache, dass es da überhaupt gar nicht ankommt, wie lang der ist. Auf was kommt es an? Was sagst du, Waltraud? Nicht wie fleißig. Wie fleißig der kleine Mann ist. Na, was hast du denn davon, wenn du so ein Riesending da hast und der schlapp? Ja. Ja, nicht nur schlapp, sondern wenn er damit nicht umgehen kann. Ne? Auch, gut. Mhm. Auch. Oder der hat nur im Kopfe, dass der Penis da rattert und nicht die Zärtlichkeiten das alles außer Spiel lässt. Also, ja, das ist sehr... Der hört doch leidenschaftlich, Zärtlichkeit. Das wirkt sehr, sehr schön aus dem Munde einer Frau, das auch zu hören, weil das kann doch schon einen gewissen Trost den Männern vermitteln. Ja. Obwohl die meisten natürlich, die relativ klein ausgestattet sind, immer daran zu beißen haben. Ne? Ja. Also ich versuche ja wirklich, ihn das immer wieder, er sagt auch jedes Mal danach, meinst du denn das auch wirklich so, ne? Ich meine, muss er doch langsam nach 2 Jahren wissen. Mhm. Gäbe es denn bei dir so eine Schallgrenze, wo du sagen würdest, naja, also drunter dürfte es nun nicht sein? Ich kann dir das nicht sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe nicht viele Partner gehabt, aber ich kenne halt welche, die, wo der groß und dick war, also das war für mich nichts, da war zu viel. Also, ja, ich würde sagen, ich habe Schmerzen dabei gehabt und ich sage, der ist gerade ideal, siehst du. Das Votum von Waltraud ist 12, 13 Zentimeter, ist absolut in Ordnung. Immer noch in Ordnung. Und kann absolut viel Spaß machen, wenn der Mann locker ist, ne, und damit gut umgehen kann. Genau. Ne, so. Und vor allen Dingen sollen die Männer Selbstbewusstsein haben. Das kommt nicht darauf an, wie lang und groß der ist. Das Selbstbewusstsein ist wichtig. Wie sie mit der Frau auch umgehen. Das ist natürlich Zärtlichkeit. Ein kluger Satz. Ich danke dir für den Anruf, Waltraud. Und dein Wort in den Ohren vieler Männer. Der soll auch nicht den Kopf hängen lassen. Nicht nur den Kopf. Beide nicht. Tschüss, Waltraud. Tschüss. Tschüss, Dorian. Schönen Morgen noch. Ja, danke schön. In der Technik war heute Nacht Jeanette Krause. Und morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema in der Zwickmühle. Was soll ich tun? In der Sackgasse könnten wir es auch nennen. Also wenn ihr im Moment in eurem Leben in einer Zwickmühle seid, ihr überlegt, egal was ich tue, es ist eigentlich falsch. Ich weiß nicht, was ich machen soll im Moment. Dann können wir morgen reden miteinander. Ihr könnt ab 0 Uhr mich hier schon erreichen, uns erreichen. Und um 1 Uhr sind wir dann morgen auch pünktlich im Radio und im Fernsehen, hier im WDR Fernsehen und bei Radio 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Thema morgen in der Zwickmühle. Bis morgen. Ciao.